Erster die Rubeniter und Gaditer hatten viele Tiere. Sie sahen das Land Jeser und Gilead. Das Land war gut für ihre Tiere. Zweiter die Gaditer und Rubeniter gingen zu Mose. Sie sprachen auch zu Eliasa, dem Priester. Sie sprachen auch zu den Anführern des Volkes. Dritter, sie nannten diese Orte Ataroth, Dibon, Jeser, Nimra, Hesbon, Eleale, Sebam, Nebo und Beon. Vierter, Jahwe gab dieses Land dem Volk Israel. Es ist sehr gut für Tiere. Wir haben viele Tiere. Fünfter, sie sagten, bitte gib uns dieses Land. Wir wollen es für immer besitzen. Führe uns nicht über den Jordan. Sechster, Mose fragte die Gaditer und Rubeniter, eure Brüder sollen kämpfen. Wollt ihr hier bleiben? Siebter, warum wollt ihr eure Brüder entmutigen? Sie sollen in das Land gehen. Jahwe hat es ihnen gegeben. Achter, eure Väter taten das Gleiche. Ich schickte sie von Kades Barnea. Sie sollten das Land ansehen. Neunter, sie kamen zum Tal Eskol. Sie sahen das Land. Dann machten sie das Volk Israel mutlos. Das Volk wollte nicht in das Land gehen. Jahwe hatte es ihnen gegeben. Zehnter, an diesem Tag wurde Jahwe zornig. Er schwor einen Eid. Elfter, Männer über 20 Jahre, die aus Ägypten kamen, werden das Land nicht sehen. Ich habe es Abraham, Isaak und Jakob versprochen. Sie waren mir nicht ganz gehorsam. Zwölfter, nur Kaleb, der Sohn Jephunnes, wird es sehen. Auch Josua, der Sohn Nuns, wird es sehen. Sie waren Jahwe ganz gehorsam. Dreizehnter, Jahwe war zornig auf Israel. Er ließ sie 40 Jahre in der Wüste wandern. Alle, die gegen Jahwe waren, starben. Vierzehnter, jetzt seid ihr wie eure Väter. Ihr seid eine Gruppe von Sündern. Ihr macht Jahwes Zorn auf Israel noch größer. Fünfzehnter, wenn ihr Jahwe nicht folgt, lässt er euch länger in der Wüste. Dann bringt ihr das ganze Volk ins Unglück. Sechzehnter, sie kamen zu Mose und sagten, wir bauen hier Ställe für unsere Tiere. Wir bauen auch Städte für unsere Kinder. Siebzehnter, wir werden bewaffnet vor den Israeliten herziehen. Wir kämpfen, bis sie ihr Land haben. Unsere Kinder bleiben sicher in den Städten. Achtzehnter, wir kehren nicht nach Hause zurück. Wir warten, bis alle Israeliten ihr Land haben. Neunzehnter, wir bekommen kein Land jenseits des Jordans mit ihnen. Unser Land ist östlich vom Jordan. Zwanzigster, Mose sagte zu ihnen, wenn ihr das tun wollt, ihr müsst euch vor Jahwe zum Kampf bereit machen. 21. Alle bewaffneten Männer von euch müssen über den Jordan gehen. Ihr müsst kämpfen, bis Jahwe alle Feinde vertrieben hat. 22. Dann kehrt ihr zurück, wenn das Land erobert ist. Dann habt ihr eure Pflicht erfüllt. Jahwe und Israel werden zufrieden sein. Dieses Land östlich des Jordans gehört euch dann. 23. Wenn ihr das nicht tut, sündigt ihr gegen Jahwe. Dann werdet ihr die Folgen eurer Sünde tragen. 24. Baut Städte für eure Kinder. Baut Ställe für eure Schafe. Tut, was ihr gesagt habt. 25. Die Gaditer und Rubeniter sagten Mose, wir werden tun, was du befiehlst, Herr. 26. Unsere Kinder, Frauen und Tiere bleiben hier. Sie bleiben in den Städten Gileads. 27. Wir, deine Diener, werden über den Jordan ziehen. Wir sind bereit zum Kampf. Wir tun, was du gesagt hast, Herr. 28. Mose gab Eliasar, dem Priester, Anweisungen. Er gab auch Josua, dem Sohn Nuns, Anweisungen. Er sprach auch zu den Anführern der Stämme Israels. 29. Mose sagte zu ihnen, wenn die Gaditer und Rubeniter kämpfen, wenn sie mit euch über den Jordan gehen, wenn das Land erobert ist, dann gebt ihnen das Land Gilead. Es soll ihr Besitz sein. 30. Wenn sie aber nicht mit euch kämpfen, dann sollen sie in Kanaan wohnen. 31. Die Gaditer und Rubeniter antworteten, wir werden tun, was Jahwe gesagt hat. 32. Wir werden bewaffnet nach Kanaan ziehen. Wir tun das vor Jahwe. Dann bleibt unser Land jenseits des Jordans unser Besitz. 33. Mose gab den Gaditern und Rubenitern Land. Er gab auch dem halben Stamm Manasse Land. Es war das Königreich von Sihon. Es war auch das Königreich von Og. Sie bekamen das Land und die Städte. 34. Die Gaditer bauten diese Städte wieder auf, Dibon, Ataroth, Aroer. 35. Auch Ataro, Sophan, Jeser, Jogbeha. 36. und Beth Nimra und Beth Haran. Das waren feste Städte und Ställe für Schafe. 37. Die Rubeniter bauten diese Städte wieder auf, Hesbon, Eleale, Kirjatheim. 38. Auch Nebo, Baal-Meon und Sibma. Sie gaben den neuen Städten Namen. 39. Die Söhne von Maschir, dem Sohn Manasses, gingen nach Gilead. Sie eroberten es. Sie vertrieben die Amoriter von dort. 40. Mose gab Maschir, dem Sohn Manasses, Gilead. Maschir wohnte dann dort. 41. Jair, der Sohn Maschirs, eroberte Zeltdörfer. Er nannte sie Zeltdörfer Jairs. 42. Noba eroberte Kenat und die Dörfer. Er nannte es nach seinem Namen Noba.